Der Mitternachtsragemal Kauns wird mit den beiden folgenden Aufnahmen von zwei Nachwuchstalenten auf der Sarotte vorgestellt. Rajshubha Sen ist 1982 geboren. Sie begann ihren Unterricht auf der Sarotte im Alter von 5 Jahren. Rajshubha Sen hat in Indien und in Nordamerika bereits durch eine Vielzahl von Auftritten auf sich aufmerksam gemacht. Der folgende Live-Mitschnitt wurde von ihrem Lehrer, dem herausragenden Sitarmeister Professor Sassenjoy Bandopadhyay, veröffentlicht. Bandopadhyay lehrt an der Rabindra Bharati Universität in Kolkata. An dieser renommierten Hochschule steht Rajshubha Sen in ihrem Musikstudium kurz vor dem Abschluss. Der zweite Interpret auf der Sarotte ist Devjyoti Bose, erster jüngere Bruder des großen Tabla-Maestros Kumar Bose. Die folgende Aufnahme stammt von dem Saptak Music Festival 2001 im indischen Ahmedabad. Zum direkten Vergleich zweier Malkauns-Interpretationen präsentieren sich Rajshubha Sen und Devjyoti Bose mit dem Alap, der Einführungsteil, in dem für den Hörer der Raga und sein Notenmaterial entfaltet werden. Das Tempo ist in einem schnelleren Rhythmus, Tintal, das sind 16 Schläge in einer 4x4er-Gruppe. Thank you.

Die beiden zuletzt gehörten Interpretationen des Fünftonragas Malkauns auf der Sarot waren die hoffnungsvolle Nachwuchsmusikerin Rajrupa Sen und Devjyoti Bose. Rajrupa Sen, eine Meisterschülerin von Sassanjoy Bandyopadhyay der Rabindra Bharati Universität in Kolkata, wurde von Moinak Banerjee auf der Tabla begleitet. Devjyoti Bose präsentierte sich auf seiner CD Devotion mit einem Live-Mitschnitt beim Saptak Music Festival 2001, im darauffolgenden Jahr von dem Label Sense World Music veröffentlicht. Der Raga Malkauns kann innerhalb des Tat-Systems von dem Musikwissenschaftler Pandit Vishnu Narayan Bhaktande 1860 bis 1936 nicht abgeleitet werden. Malkauns gehört dem Bhairavi-Tat an. Auch im antiken Raga-Ragini-System ist Malkauns einer der sechs großen Hauptragas. Der Mitternachtsraga Malkauns wird von allen großen Musikern des Instrumentalspiels und dem indischen Gesang interpretiert. Der improvisatorische Charakter der indischen Klassik hat einige dieser renommiertesten Musiker verleitet, Malkauns verändern zu wollen. So wurde die siebte Stufe, das verminderte H, stärker betont als die vierte Stufe, Ma. Es waren und blieben Versuche. Die Modalität von Malkauns macht diesen Raga so einzigartig. Mit drei verminderten Noten auf der dritten, sechsten und siebten Stufe und dem Weglassen der fünften Stufe. Die Betonung auf der vierten Stufe hält die Balance als zentrale Achse. Die Erhöhung der siebten Stufe um nur einen Halbton von B nach H führt bereits zu dem modernen Fünftonraga Chandrakauns mit einer eigenen Klangcharakteristik. Wie wir noch sehen werden, gibt es auch für den Raga Malkauns Ausnahmen der besonderen Art. Nach dem Instrumentalspiel auf der Bansuri, der Sarangi und der Sarod gehört die weitere Sendung dem führenden Instrument, die menschliche Stimme. Von dem indischen Label Saregama India Limited wurde in 2004 der Raga Malkauns des innovativen Sängers Ustad Amir Khan veröffentlicht. Ustad Amir Khan ist einer der stilprägendsten Vokalisten Indiens. Er wurde 1912 geboren. Sein Vater bildete ihn zunächst auf der Sarangi aus. Später wurde Amir Khan im Gesang von Ustad Rajab Ali Khan im Stile der Behendi Basar Gharana unterrichtet. Trotz dieser Einflüsse ist es für den künstlerischen Lebensweg von Amir Khan kennzeichnend, dass er sich keiner der indischen Musikschulen verschrieb, bis zu seinem unerwarteten Tod durch einen Autounfall im Jahre 1974. Amir Khan schuf mit seinen Raga-Interpretationen bevorzugt im langsamen Tempo einen eigenen Stile des Khayals, der komplexesten Form im indischen Gesang. Amir Khan wurde für seine kontemplativen Stimmungsbilder sehr berühmt. Heute bezeichnet man diesen Stil als Indoor-Gharana. Der Fünftonraga Malkauns gehörte zu den bevorzugten Ragas von Amir Khan. Wir hören ihn mit einem Live-Auftritt. Die Aufnahme ist nicht genau datiert. Sie dürfte aus den 50er Jahren des 19. Jahrhunderts stammen. Dankenswerterweise wurde sie uns von Patrick Muttal, Professor für indische Musik am Departement für Jazz- und Improvisationsmusik des Nationalkonservatoriums für Musik und Tanz mit Sitz in Paris zur Verfügung gestellt. Amir Khan, Gesang, interpretiert den Raga Malkauns im Tarana-Stile. Hier werden bedeutungslose Syllables im schnellen Wechsel verwendet. Die Sarangi, gespielt von Muni Khan, erscheint hier als Begleitinstrument. Dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan d

Einzigartige Gesangsvirtuose Amir Khan, Begründer des Indo-Gharana-Stiles mit einer Makaunts-Interpretation im Tarana-Stile, wurde von Ismail Darukhan auf der Tabla und Muni Khan auf der Sarangi begleitet.